Kapitel 11. Der Leib Christi und die Heilige Schrift sind der gläubigen Seele ganz besonders notwendig. Erstens. Deine eucharistische Gegenwart beglückt mich tief. Könnte ich doch besser danken. Stimme des Jüngers. Gütigster Herr Jesus, wie köstlich ist die Seligkeit des andächtigen Menschen, der mit dir an deinem Tische speist, wo ihm keine andere Speise vorgesetzt wird als du, sein einzig Geliebter, begehrenswerter als alles, wonach sein Herz verlangt. Auch mir wäre es ein Trost, wenn ich in deiner Gegenwart aus tiefer innerer Ergriffenheit weinen und mit der frommen Magdalena deine Füße mit Tränen benetzen könnte. Aber wo ist diese Andacht? Woher nehme ich diese Flut heiliger Tränen? Wahrlich, vor dir und deinen heiligen Engeln sollte mein ganzes Herz entbrennen und vor Freude weinen. Bist du mir doch im Sakramente wirklich nahe, wenn auch verborgen unter fremder Gestalt. Denn dich in deiner dir eigenen göttlichen Klarheit zu schauen, könnten meine Augen nicht ertragen. Und auch die ganze Welt würde vor dem Glanze deiner Herrlichkeit und Majestät vergehen. Du nimmst also Rücksicht auf meine Schwäche, wenn du dich im Sakramente verbirgst. Zweitens. Deine Gegenwart ist zwar verhüllte Gegenwart, doch ich schaue dich im Glauben. Ich besitze in Wahrheit und bete an, den die Engel im Himmel anbeten. Diese schauen ihn in seinem Wesen, ohne Schleier, ich aber einstweilen nur im Glauben. Ich muss mich zufrieden geben mit dem Lichte des wahren Glaubens und in diesem Lichte wandeln, bis der Tag der ewigen Klarheit anbricht und die Schattenbilder schwinden. Wenn aber die Vollendung naht, wird der Gebrauch der Sakramente schwinden, denn die Seligen in der himmlischen Glorie bedürfen keiner sakramentalen Arznei. Sie erfreuen sich ohne Ende der Gegenwart Gottes, schauen seine Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht, werden von Klarheit zu Klarheit verwandelt in das Bild der unergründlichen Gottheit und genießen das menschgewordene Wort Gottes, wie es von Anfang an war und wie es bleibt in Ewigkeit. Drittens. Bis zum unverhüllten Schauen will ich mich mit großer Geduld wappnen. Eingedenk dieser Wunder werde ich jedes geistlichen Trostes gänzlich überdrüssig. Denn solange ich meinen Herrn nicht offen in seiner Herrlichkeit schaue, halte ich alles, was ich in der Welt sehe und höre, für nichts. Du, o Gott, bist mein Zeuge, dass kein Ding mich trösten, kein Geschöpf mir Ruhe bringen kann außer dir, mein Gott, den ich ewig zu schauen verlange. Da mir das unmöglich ist, solange ich in dieser Sterblichkeit weile, muss ich mich mit viel Geduld wappnen und all mein Verlangen dir anheimstellen. Denn auch deine Heiligen, Herr, die mit dir schon im Himmelreiche frohlocken, haben Zeit ihres Lebens gläubig und ganz geduldig die Ankunft deiner Herrlichkeit erwartet. Was jene glaubten, glaube auch ich. Was jene erhofften, erhoffe auch ich. Wohin jene gelangten, hoffe auch ich, mit Hilfe deiner Gnade zu kommen. Inzwischen werde ich, gestärkt durch das Beispiel der Heiligen, im Glauben wandeln. Ich besitze ja auch die heiligen Bücher, die mich trösten und mir ein Spiegel des Lebens sind, und über alles dies deinen heiligsten Leib als besondere Arznei und Zuflucht. Viertens. Inzwischen sind Bibel und Eucharistie mein Trost und Halt. Zwei Dinge tun mir in diesem Leben äußerst Not. Ohne sie würde mir dieses elende Leben unerträglich sein. Im Kerker des Leibes gefesselt bedarf ich bekenne, der Speise und des Lichtes. Darum hast du mir in meiner Schwäche deinen heiligen Leib zur Erquickung für mein seelisches und leibliches Leben gegeben und dein Wort als Leuchte für meine Füße. Ohne diese zwei könnte ich nicht gut leben. Denn das Wort Gottes ist meiner Seele Licht und dein Sakrament Brot des Lebens. Sie lassen sich auch mit zwei Tischen vergleichen, die an beiden Seiten in der Schatzkammer der heiligen Kirche aufgestellt sind. Der eine ist der Tisch des heiligen Altares mit dem heiligen Brote, nämlich dem kostbaren Leibe Christi. Der andere ist der Tisch des göttlichen Gesetzes mit der heiligen Lehre, die uns im Glauben unterweist und uns sicheren Schrittes bis zu dem inneren Vorhang in das Allerheiligste führt. Dank dir, Herr Jesus, Licht des ewigen Lichtes, für den Tisch der heiligen Lehre, den du uns durch deine Diener, die Propheten und Apostel und andere Lehrer gerichtet hast. Dank dir, Schöpfer und Erlöser der Menschen, dass du, um aller Welt deine Liebe zu beweisen, uns das große Mahl bereitet und uns in ihm nicht das vorbildhafte Lamm, sondern dein heiligstes Fleisch und Blut zur Speise vorgesetzt hast. So erfreust du nun alle Gläubigen mit dem heiligen Mahl und erquickst sie mit dem Kelch des Heiles, der alle Wonnen des Paradieses enthält. Mit uns speisen die heiligen Engel, freilich in größerer Seligkeit. Fünftens. Der Verwalter dieser heiligen Schätze muss ein heiliges Leben führen. Wie groß und ehrwürdig ist doch das Amt der Priester, denen die Gewalt gegeben ist, den Herrn der Herrlichkeit mit heiligen Worten zu weihen, mit den Lippen zu preisen, in den Händen zu halten, ihn zu genießen und andern zum Genusse darzureichen. Wie rein sollten jene Hände sein, wie rein muß der Mund, wie heilig der Leib, wie unbefleckt das Herz des Priesters sein, bei dem der Urheber der Reinheit so oft einkehrt. Aus dem Munde des Priesters darf nur ein heiliges, ehrbares, nützliches Wort hervorgehen, da er Christi Sakrament so oft empfängt. Seine Augen, die den Leib Christi anzuschauen pflegen, seien zuchtvoll, ohne Arg. Die Hände, die den Schöpfer Himmels und der Erde berühren, soll er rein zum Himmel erheben. Den Priestern vor allem gilt das Wort der Schrift. Seid heilig, weil ich, euer Herr und Gott, heilig bin. Allmächtiger Gott, deine Gnade komme über uns, die wir das Priesteramt auf uns genommen haben, zu Hilfe, damit wir imstande seien, dir würdig und fromm in aller Lauterkeit und Gewissensreinheit zu dienen. Wenn wir nicht die Kraft besitzen, einen so reinen, unschuldigen Wandel zu führen, wie es eigentlich sein sollte, so verleihe uns doch, dass wir das Schlechte, das wir getan haben, nach Gebühr beweinen und im Geiste der Demut und mit gutem, festem Willen dir fortan eifriger dienen.